Berliner, was kann schöner sein? Ein stolzer Deutscher will kein Yankee sein. Doch wenn ich meine Stadt heute seh, dann tut es mir im Herzen weh. Antideutsche ziehen durch die Nacht. Was habt ihr aus Berlin gemacht? Berlin bleibt deutsch! Berlin bleibt deutsch! Berlin bleibt deutsch! Berlin bleibt deutsch! Wie viele Kriege hast du überstanden? Besatzer kamen und verschwanden. Rot-rot-grüne Parasiten lassen wir uns nicht länger bieten. Antideutsche und Stasi-Pack, raus aus unserem schönen Staat. Berlin bleibt deutsch! Berlin bleibt deutsch! Berlin! Berliner, was kann schöner sein? Ein stolzer Deutscher und kein Stasi-Schwein. Doch wenn ich meine Stadt heute seh, dann tut es mir im Herzen weh. Antideutsche ziehen durch die Nacht. Was habt ihr aus Berlin gemacht? Berlin bleibt deutsch! Berlin bleibt deutsch!